Erster und der Herr befahl Mose, Zweiter, am zweiten Tag des zweiten Monats sollst du das Zelt der Begegnung aufbauen. Dritter, du sollst die Bundeslade hineinstellen und sie mit einem Vorhang bedecken. Vierter, danach sollst du den Tisch hineinstellen und die Brote darauf legen. Dann sollst du den Leuchter hineinbringen und seine Lampen anzünden. Fünfter, den goldenen Räucheraltar sollst du vor die Bundeslade stellen und den Vorhang am Eingang des Zeltes aufhängen. Sechster, danach sollst du den Brandopferaltar vor den Eingang des Zeltes der Begegnung stellen. Siebter, du sollst das Becken zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar stellen und Wasser hineinfüllen. Achter, außerdem sollst du den Vorhof ringsum aufbauen und den Vorhang für das Tor des Vorhofs aufhängen. Neunter, danach sollst du das Salböl nehmen und das Zelt mit allem, was darin ist, salben. So sollst du es und alle seine Geräte weihen, damit es heilig wird. Zehnter, ebenso sollst du den Brandopferaltar und alle seine Geräte salben. So sollst du den Altar weihen, damit er ganz heilig wird. Elfter, auch das Becken mit seinem Untergestell sollst du salben und es so weihen. Zwölfter, danach sollst du Aaron und seine Söhne zum Eingang des Zeltes der Begegnung bringen und sie mit Wasser waschen. Dreizehnter, du sollst Aaron die heiligen Kleider anziehen, ihn salben und ihn so weihen, damit er mir als Priester dienen kann. Vierzehnter, seine Söhne sollst du auch bringen und ihnen Gewänder anziehen. Fünfzehnter, danach sollst du sie salben, so wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen können. Durch diese Salbung sollen sie für alle Zeiten Priester sein, von Generation zu Generation. Sechzehnter, Mose tat alles genau so, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Siebzehnter, am zweiten Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr wurde das Zelt aufgebaut. Achtzehnter, Mose baute das Zelt auf, er stellte die Sockel hin, setzte die Bretter darauf, fügte die Riegel ein und richtete die Säulen auf. Neunzehnter, er spannte das Zeltdach über das Zelt und legte die Überdecke darüber, so wie der Herr es Mose befohlen hatte. Zwanzigster, danach nahm er das Gesetz und legte es in die Lade. Er steckte die Stangen an die Lade und legte die Deckplatte oben auf die Lade. 21. Danach brachte er die Lade in das Zelt, hängte den Vorhang auf und bedeckte so die Bundeslade, so wie der Herr es Mose befohlen hatte. 22. Danach stellte er den Tisch in das Zelt der Begegnung, an die Nordseite des Zeltes, außerhalb des Vorhangs. 23. Er legte die Brote darauf vor den Herrn, so wie der Herr es Mose befohlen hatte. 24. Danach stellte er den Leuchter in das Zelt der Begegnung, dem Tisch gegenüber, an die Südseite des Zeltes. 25. Er zündete die Lampen vor dem Herrn an, so wie der Herr es Mose befohlen hatte. 26. Danach stellte er den goldenen Altar in das Zelt der Begegnung, vor den Vorhang. 27. Er zündete darauf Räucherwerk an, so wie der Herr es Mose befohlen hatte. 28. Er hängte den Vorhang am Eingang des Zeltes auf. 29. Er stellte den Brandopferaltar an den Eingang des Zeltes der Begegnung und opferte darauf Brandopfer und Speisopfer, so wie der Herr es Mose befohlen hatte. 30. Er stellte das Becken zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar und füllte Wasser zum Waschen hinein. 31. Mose, Aaron und seine Söhne wuschen sich immer ihre Hände und Füße darin. 32. Jedes Mal, wenn sie in das Zelt der Begegnung gingen oder zum Altar traten, wuschen sie sich, so wie der Herr es Mose befohlen hatte. 33. Danach baute er den Vorhof rings um das Zelt und den Altar auf und hängte den Vorhang für das Tor des Vorhofs auf. Als Mose den Aufbau beendet hatte, 34. bedeckte eine Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Zelt. 35. Mose war nicht in der Lage, in das Zelt der Begegnung zu gehen, weil die Wolke darüber war und die Herrlichkeit des Herrn das Zelt erfüllte. 36. Wenn sich die Wolke vom Zelt wegzog, brachen die Israeliten immer auf, wenn sie weiterzogen. 37. Wenn sich die Wolke aber nicht wegzog, brachen sie nicht auf, bis sie sich wegzog. 38. Denn tagsüber war die Wolke des Herrn über dem Zelt, und nachts war sie wie Feuer für ganz Israel. Sichtbar, auf ihrer ganzen Reise.